Na, wer trommelt denn da schon wieder? Ja, das ist Ringo von den Beatles. So wie letztes Mal auch. Und in diesem Monat trommelt er weiter. Ich habe da noch ein paar tolle Sachen für euch auf meinem Dachboden gefunden, wo meine ganzen Vinylplatten rumliegen. Ach so, ja, ihr seid hier bei der Radiosendung und zwar Nothing is real. Mit eurem Sir Frank. Hier hört ihr den Song Dead Giveaway mit Ronnie Wood. Komponiert und gespielt. Ronnie Wood ist dann später zu den Rolling Stones gegangen. Naja, vorher war er bei Ringo. Find it hard, staying in line. It's not that no one really hears you. Just that nobody really cares. Like someone who's just seen the light. Zwei Sachen muss ich euch erzählen. Da gibt es nämlich eine Country-Platte, die Ringo gemacht hat in Nashville, Tennessee. Das ist in USA. Und das direkt nach der Trennung der Beatles. Und dann gibt es da noch ein Album, so ein Lost-Ringo-Album, was er nie rausgebracht hat. Und aus dem kann ich euch einen Song vorspielen, den er mit Eric Clapton zusammen gemacht hat. Und ich muss hier mal gucken, wie heißt denn das Ding überhaupt? Huch. Ah, hier. Nee, das ist der falsche. Hier. Das heißt, Everybody's in a Hurry. So, und da, der Country-Song heißt Coochie Coochie. Everything I ever wanted to do. Where are you? Everybody's in a hurry but me. Quasi ein Instrumentalsong und den Bass hat übrigens John Entwistle gespielt von The Who. Musikerfreunde begleiteten ihn immer bei seinen Solo-Platten. Selbstverständlich haben in der frühen Zeit seiner Solo-Karriere die Ex-Beatles für ihn Songs geschrieben. Hier hört mal George Harrison. Er hat diesen berühmten Hit für ihn, It Don't Come Easy, komponiert und dann auch selber eingespielt. Also damit Ringo weiß, wie das ungefähr klingt. Hier hört ihr also diese absolute Rarität. George Harrison singt It Don't Come Easy. komisch, ne? Georgians Stimme bei einem Ringo-Song zu hören. Das hat John Lennon auch gemacht. Der große Hit von seiner dritten Platte nach der Trennung der Beatles hieß I Am The Greatest. Der Hit von Ringo. Aber komponiert und eingespielt hat ihn John Lennon. Also der John Lennon hat den eigentlich gesungen, damit Ringo ihn nachsingt. Und hier hört ihr mal zwei Versionen. Einmal ein Demo von John Lennon, ein bisschen holprig, und danach ein Rough Mix des Originalsongs, wo man John auch mit Ringo sehr schön im Duett singen hört. John, wie bist du denn auf den Titel gekommen? Well, the line just came to me and it's a line I couldn't sing. It was the Muhammad Ali line, but it was perfect for Ringo. Mm-hmm. He could say I'm the greatest and people wouldn't get upset. But if I said I'm the greatest, they'd all take it so seriously. So it was a perfect song. So did you write it for him specifically? Or? The lick was I'm the greatest. Then I wrote it for him, yeah. Mm-hmm. Once I got the lick. One, two, three, four. Ach nee, den Rough Mix von dem gleichen Song spiele ich euch jetzt nicht. Lieber wie John Lennon ihm vorsingt, wie er auch einen Hit dann zu singen hat, nämlich Goodnight Vienna. Also 1974, ein Hit von Ringo eigentlich. Aber hier John Lennon. Thank you. Natürlich, die Qualität boost ein. Das sind ja auch heimliche Aufnahmen, die ich gemacht habe, da in dem Studio damals. Und was ihr jetzt hört, das sind die Sachen, die Ringo, mit denen er jetzt unterwegs ist. Also zum Beispiel mit seiner All-Star-Band, dass er Beatles-Titel spielt. Aber ich spiele euch jetzt einen vor, den er sehr selten singt. Und das ist ein schöner aus der Beatles-Zeit, Octopus Garden mit der All-Star-Band. Und danach hört ihr einen Song, den er mit Mark Hudson macht, mit dem er in den letzten 20 Jahren seine Aufnahmen gemacht hat. Elizabeth Rains. Also die Königin regnet nicht, sondern sie regiert. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves. Resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. We would shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Beneath the ocean waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing we're happy and we're safe. Happy and we're safe. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do. I'd like to be under the sea in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. Thank you. Tension. Help me, Captain, help me. I was younger. Well, there goes my knighthood. Ach herrje, das war's ja schon wieder. Also, das Beatles-Radio ist nun vorüber für diesen Monat. Ihr habt seltene Aufnahmen aus meinem Archiv und Dachboden gehört. Und denkt dran, ihr könnt auch auf der Webseite immer die Tracklist einsehen, also wer hier was verzapft hat. Bis zum nächsten Monat mit... Nothing is real.